Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtratobi, und ich habe heute Abend die Gelegenheit, mich mit Johannes Ponada, dem politischen Geschäftsführer der Piratenpartei Deutschland, zu unterhalten. Und das Thema, was im Moment sehr viele bewegt und uns heute Abend bewegen wird, ist, euch wird es nicht wundern, Transparenz. Und damit wir über Transparenz sprechen können, sage ich erstmal guten Abend, Johannes. Ja, hallo, grüß dich, Tobi. Johannes, Transparenz ist doch bei den Piraten ein total beliebtes Wort und jeder weiß, ist es bei den Piraten überhaupt gar nicht definiert. Also gebe ich dir doch da mal das Wort und dann lass uns mal ein bisschen Transparenz umreißen. Ja, ich glaube, das können wir gar nicht jetzt in 2 Minuten machen, sondern da können wir eigentlich ein ganzes Verhältnis zu machen, einen ganzen Podcast. Wir können mal einfach versuchen, so die ersten Begriffe klar zu kriegen. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass Transparenz, so wie ich das verstehe, nie ein Selbstzweck ist. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn irgendwas transparent ist, ist es gut, und wenn es nicht transparent ist, ist es schlecht. Transparent ist kein Wert an sich, sondern Transparenz ist ein Mittel, um andere Ziele zu erreichen, andere Zwecke zu erreichen. Und von daher kann man das eigentlich erstmal am leichtesten aufrollen, weil man sich dann fragen kann, was will ich eigentlich damit erreichen? Und über diese Frage, was will ich damit erreichen, kann ich dann auch sehr schnell feststellen, welche Art von Transparenz, auf welchen Ebenen und so weiter, weil es da sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten gibt, dafür eigentlich geeignet ist. Ich persönlich habe da die letzten Wochen und Monate immer gesammelt, was solche Ziele sein könnten. Ein sehr wichtiges Ziel ist, Einfluss aufzudecken in einem Entscheidungsprozess, also Korruption klassisch gesehen, Beeinflussung durch Geld oder durch Druck, durch irgendwo externe Mächte, externe Machtstrukturen, die in das Gremium hineinwirken. Und Transparenz kann helfen, das aufzudecken, muss nicht helfen, aber kann helfen, weil man durch die Öffnung der Prozesse dann vielleicht stutzig wird und dann, dass irgendwelche Hinweise gibt, dass man dem nachgeht, zu gucken, wo ist da eigentlich Beeinflussung. Oder wenn es um Veröffentlichung geht von Einflussnahme von Lobbyisten, von Einkünften, dann natürlich kann man sehen, oh, der bekommt Geld von der Ecke und der hat so und so sich entschieden. Da könnte eine Beeinflussung sein. Das ist also eine erste. Jetzt redest du gleich vom härtesten Fall, nämlich von der Korruption. Aber Transparenzforderungen gibt es ja auch, weil vielleicht ein Kreis ein Ziel hat. Das muss ja nicht unbedingt gleich mit dem Schlimmsten verbunden sein, nämlich mit der Bestechung durch Geld oder andere Wirtschaftsgüter. Es kann ja auch einfach sein, dass jemand ein politisches Ziel verfolgt oder auch tatsächlich ganz ehrenwert etwas verfolgt, aber Angst davor hat, dass der Weg nicht gewollt ist und dass er deshalb sagt, ich möchte es lieber unter Verschluss halten. Das wäre ja aber auch schon schlimm genug. Ja, das ist wäre eine dieser Aspekte. Aber lass uns den einen vielleicht nochmal kurz zu Ende machen. Das muss natürlich, wie du richtig sagst, nicht gleich die große Korruption sein, die 100.000 Euro im Geldkoffer. Es könnte schon so sein, dass jemand halt einfach zusätzlich noch sehr nah einer Lobbygruppe steht oder einer Berufsgruppe angehört und dann quasi im Sinne dieser Lobbygruppe entscheidet. Also Beeinflussung muss nicht immer sofort mit böser Korruption zusammenhängen, sondern kann einfach sein, dass da fremde Interessen mit reinrutschen. Das wäre für mich der erste Themenkreis. Den du ansprichst, das ist selbstverständlich ein anderer. Das ist die Angst vor dem Shitstorm, will ich das nennen. Also wenn ich dich jetzt gerade richtig verstanden habe. Also oder die Angst vor der Dummheit der Menschen, die das sowieso nicht verstehen und die dann protestieren würden und dann muss ich das politische Projekt fallen lassen. Also der Glaube, wenn ich das hinter verschlossenen Türen mache, intransparent, dann werde ich eine bessere Lösung zum Wohle von allen erreichen. So verstehe ich dich zumindest gerade. Das ist aus meiner Sicht meistens ein Irrglaube. Es gibt da nur sehr wenige Fälle, also vielleicht bei einer ärztlichen Operation, da stimme ich zu. Wenn man mich da in Narkose versetzt, dann kann der Operateur vielleicht ein besseres Ergebnis erreichen, als wenn ich ihm dazu gucke und dann vor Schmerzen davonrenne. Aber ich glaube, das sind schon wirklich extreme Situationen, wo das gilt. Ja, du hast das schön zusammengefasst. Also das wäre zum Beispiel auch ein Punkt. Da sicherlich herrscht bei Transparenz auch oft einfach die Angst, dass man auf jede Kleinigkeit zum Beispiel festgenagelt wird. Nehmen wir als Beispiel die Kommunalpolitik. Da sind unheimliche Ängste da und ich glaube, da möchtest du bestimmt auch noch gerne was zu sagen, dass in 5 Jahren jemand sagt, du hast am Montag, den 24. Oktober um 10 Uhr eine Äußerung von dir gegeben, die ich verurteile. Wobei Transparenz kann ja dann auch für so jemanden ein Gewinn sein, weil nämlich das Gegenteil eintritt. Was meinst du dazu? Ja, das ist jetzt im Grunde, also ich unterscheide momentan, es werden immer mehr, je länger ich darüber nachdenke, ungefähr 5 Bereiche. Das wäre jetzt auch ein Bereich, wo man sagt, quasi Datenschutz oder Schutz vor der Entscheidung. Wir haben ja zum Beispiel bei einer geheimen Wahl, verzichten wir ganz bewusst auf die Transparenz, dass ich nicht weiß, wer hat welchen Bundesvorstand gewählt oder wer hat welche Partei gewählt bei der Bundestagswahl, weil wir eben nicht wollen, dass der Arbeitgeber, der Nachbar, da reinguckt. In Diktaturen wird genau diese Form der Transparenz gefordert. Da soll jeder offen ohne Wahlkabine wählen. Und da sieht man schon recht schnell, dass in unserem Demokratieverständnis eben nicht das Schwarz-Weiß ist, Transparenz ist immer gut und Nicht-Transparenz ist deswegen schlecht. Wobei das jetzt nicht ich so weit gehen würde, wie Steinbrück, dieses grausame Zitat, Transparenz gibt es nur in Diktaturen. Also das sind relativ beschränkte Fälle, wo eine falsche Transparenz oder eine Vermischung eigentlich von einem Aufbrechen von Datenschutz als Transparenz dann quasi verkauft wird, im Sinne von, du hast doch nichts zu verbergen, dann werde ich dir doch wohl auf deinen Stimmzettel schauen dürfen. Also gerade auf kommunaler Ebene, in Ehrenamtlichen, wir haben es ja auch beim Liquid, wo viele Leute sagen, ich bin ja schließlich kein Politiker, ich bin ja nur interessierter Bürger. Oder wenn du sagst, Einkünfte von Bundesvorstandsmitgliedern, die das alle ehrenamtlich machen und dafür kein Geld bekommen, wo viele Bundesvorstandsmitglieder sagen, ich möchte meine Einkünfte nicht offenlegen, weil ich bin meinem Arbeitgeber, das steht in meinem Arbeitsvertrag, ich darf das gar nicht. Und bloß weil ich jetzt im Bundesvorstand der Piratenpartei bin, kann ich bei meinem Arbeitgeber nicht durchsetzen, dass ich das jetzt, mein Arbeitsvertrag in dem Punkt geändert wird. Also das sind Punkte, wo etwas, was wie Transparenz ist, falsch verstanden werden könnte und dann als nicht mehr vorhandener Datenschutz sich verzerrt äußern würde. Jetzt hast du gerade gesagt, du würdest Transparenz in 5 Teile gliedern. Könntest du die 5 Teile mal ebenso aus der Hüfte nennen? Jo, 3 davon haben wir jetzt eigentlich schon angerissen, also Beeinflussung eines Gremiums oder eines Entscheidungsprozesses von außen. Der zweite war jetzt gerade Angst vor sozialer Sanktion, die durch Nichttransparenz oder Transparenz beeinflusst wird. Der dritte Punkt ist, hatten wir gerade die Angst vor dem Shitstorm, vereinfacht gesagt. Das vierte wäre jetzt, Machtspiele in einem Gremium aufzudecken. Also wenn jemand irgendwie sich ein zwar das schlechtere Argument hat, aber mehr Macht hat, mehr soziale Macht, irgendwie andere Ziele erreichen wird, andere unter Druck setzt, dann kann er das sehr viel besser, wenn keine Öffentlichkeit hergestellt ist. Also da handelt es sich dann quasi um soziale Gewalt, sprachliche Gewalt, soziale Gewalt, die in einem Gremium stattfindet. Und wenn Gewalt stattfindet, ist ja immer ein wichtiges Mittel, Öffentlichkeit herzustellen. Und wenn diese Öffentlichkeit nicht herstellbar ist, weil es eben alles vertraulich abläuft, dann können halt solche Machtspiele sich sehr viel besser entfalten. Das wäre der vierte Punkt. Und der fünfte Punkt, eigentlich der allerwichtigste, deswegen habe ich mir den gerade aufgehoben, Partizipation, Beteiligung ermöglichen. Wenn ich Offenheit habe, wenn ich einen Prozess nachvollziehen kann, dann kann ich natürlich auch mit Ideen beisteuern, ich kann Kritik üben, ich kann mich beteiligen an dem Prozess und ich bin nicht abgekoppelt. Da ist nicht irgendein Gremium, was für mich was entscheidet und ich kriege dann irgendwann das Ergebnis verkündet, wenn überhaupt, sondern ich kann teilnehmen, ich kann den Stream angucken, ich kann Kommentare geben, Fragen stellen, hinterfragen, Ideen einbringen. Und das ist, glaube ich, mit eigentlich der wichtigste Aspekt der Transparenz für uns. Meine Wahrnehmung, wenn ich mal auf den fünften Punkt gerade eingehen darf, ist, dass sich der Bürger schlichtweg übergangen und bevormundet fühlt, wenn in der Politik gesagt wird, lieber Bürger, wir haben wie folgt entschieden, wir sind jetzt auch mal transparent, wir legen dir den Entscheidungsprozess offen, aber die Beteiligung ist ja, so wie du es gerade gesagt hast, dann gleich null gewesen. Und dann wird durchaus aus Sicht der Politik dann ganz gerne gesagt, wir hielten das für sinnvoll, das aus Gründen A, B, C so zu entscheiden. Und der Punkt D und E, der vielleicht vom Bürger noch eingebracht worden wäre, der kommt dann natürlich gar nicht zum Tragen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, eine konstruktive Beeinflussung der Entscheider sogar gewesen, auch wenn die direkte Beteiligung vielleicht nicht mal möglich ist. Insofern gebe ich dir natürlich recht, dass der Punkt 5 nahezu der wichtigste überhaupt ist. Ja, auf jeden Fall. Und da kommt jetzt schon so ein Punkt dazu, wo wir eigentlich in eine andere Richtung ein bisschen gucken können, weil du gerade schon so schön sagst, ja, der Bürger hat sich ja nicht beteiligt. Ganz oft ist der Zeitpunkt, wo man die Informationen bekommt, sehr, sehr erheblich. Wir haben ja eine Aufmerksamkeitsschwelle. Und da gibt es 2 sehr, sehr wichtige Zeitpunkte. Der eine ist in der ganz, ganz frühen Phase von Entscheidungen. Es gibt da Es gibt da den Fachbegriff der Pfadabhängigkeit, der besagt, dass wenn ein Prozess mal in irgendeine Richtung gestartet ist, dann ist in der frühen Phase ist relativ einfach, den auch in die verschiedensten Richtungen zu entwickeln. Wenn der aber mal eine kleine Weile in die Richtung gegangen ist, je länger der da geht, umso schwerer lässt er sich noch umdrehen. Und wenn man natürlich erstmal sagt, zum Beispiel, ja, wir besprechen das erstmal nicht öffentlich vor und dann geben wir unser Ergebnis der Vorbesprechung, also unsere Pläne raus und dann kannst du, lieber Bürger oder liebes Mitglied, deine Meinung dazu abgeben, dann ist es oft so, dass man sagt, oh, eine nette Idee wäre das gewesen, aber leider sind unsere Pläne jetzt schon so und so weit und wir haben jetzt schon dieses Bergwerk so weit erkundet und sind uns eigentlich schon sicher, dass das das Einzige ist, das sich für Atommüll eignet. Es ist nett, dass du jetzt noch einen anderen Hinweis gibst, aber der Prozess lässt sich nicht mehr abbiegen. Und dann kommen wir halt dahin, dass man irgendwie dann die falsche Entscheidung nicht mehr korrigiert. Weil letztlich all diese fünf Bereiche, die ich genannt habe, haben eines zum Ziel. Denn Transparenz soll immer dazu dienen, in letztlich, dass die bessere Entscheidung gefunden wird oder die beste Entscheidung, dass also nicht die beste Entscheidung verhindert wird wegen Einflussnahme von außen, dass nicht die beste Entscheidung verhindert wird aus Angst vor dem Shitstorm, dass nicht die beste Entscheidung verhindert wird, weil in dem Gremium Machtspiele stattfinden, dass nicht die beste Entscheidung verhindert wird, weil irgendwer außen sich nicht beteiligen konnte und mit seiner guten Idee nicht kam. Also all das geht quasi zurück auf die Philosophie, wenn viele Menschen mitdenken, so wie wir Piraten das ja auch leben, wenn viele Menschen mitmachen, dann wird die beste Lösung in der kürzesten, effizientesten Zeit gefunden. Wir haben ja bei der Transparenz unter Umständen noch ein Problem. Nehmen wir an, ich verhalte mich ganz transparent als Politiker. Ich streame alles. Ich biete die Möglichkeit, in alle Unterlagen einzusehen. Ich übertreibe es jetzt mal. Das wird es wahrscheinlich bei keinem Politiker geben, nicht mal bei dem ehrenwertesten Piraten. Wenn ich das aber alles veröffentliche und alles zur Verfügung stelle, dann stelle ich auch einen Riesenwust an Daten zur Verfügung. Aber das wäre eigentlich ja auch keine Transparenz, denn das muss ja noch mal gefiltert und verarbeitet werden. Ja, da kommen wir jetzt rüber zu dem, nachdem wir diese fünf Ziele von Transparenz oder ja, die man damit erreichen kann, wir uns angeguckt haben, zu den Dimensionen, die ich da unterscheide. Dieses Raw Data Now, wie man das nennt, was du gerade sagst, also im Ideal, dass die Rohdaten sofort verfügbar sind, das ist nur ein Aspekt. Der ist zum Beispiel sehr hilfreich, um eben Korruption, Beeinflussung aufzudecken. Weil da muss ich tatsächlich zuhören können und im Zweifel auch noch eine Sitzung von vor 5 Jahren aus dem Archiv kramen können und mir Minute 33 anhören können. Oder ich muss eben am Stream hängen können und feststellen, was geht denn da ab. Aber für die Beteiligung ist Raw Data Now nicht unbedingt nur das Einzige, was wichtig ist. Ich bin persönlich der Meinung, wo immer das technisch möglich ist, sollte das vorgehalten werden, zur Verfügung gehalten werden. Ich unterscheide folgende drei Dimensionen. Das eine ist die zeitliche Dimension, also wann stelle ich eine Information öffentlich. Bei Raw Data Now würde es bedeuten, die Rohdaten sind sofort öffentlich, wenn die Raw Data erst einen Tag später oder 2 Tage später sind. Dann sind wir eben 2 Tage später öffentlich. Das ist übrigens dieser zweite wichtige Zeitpunkt, auf den ich hinweisen wollte. Der eine, den sagte ich vorher schon, eine ganz frühe Phase einer Entscheidung. Der zweite wichtige Zeitfenster öffnet sich kurz vor und kurz nach einer Entscheidung. Weil da ist der Impact und die Aufmerksamkeit auf eine Entscheidung am größten. Und deswegen ist das schnelle zur Verfügung stellen von Daten, möglichst in Echtzeit, hilft bei der Partizipation und hilft auch bei dem, was uns Piraten ja auch wichtig ist, Verständnis für politische Prozesse erzeugen, Menschen reinziehen. Wenn ich 3 Wochen später irgendeine Bundestagsabstimmung online habe, dann interessiert es kein Schwein mehr, weil die Nachrichten, dass der Bundestag heute das und das Gesetz beschlossen hat, die sind heute interessant und nicht in 3 Wochen. Also das ist die zeitliche Dimension. Die zweite Dimension ist die thematische Dimension, also was mache ich zugänglich? Es bringt mir nichts, wenn ich irgendwelche Planungsdaten öffentlich habe. Wenn ich dann aber ins Detail gehen will, dann kriege ich die nicht. Dann kann ich mir ja kein Bild machen. Genauso ist die thematische Dimension oft ein Unterscheidungskriterium, wo ich sage, gewisse Themen halte ich aus der Öffentlichkeit raus, aus Gründen, weil ich sage, Persönlichkeitsschutz geht vor oder ich muss jetzt hier eine juristische Strategie erstmal planen, die kann ich jetzt nicht öffentlich machen. Das kann allerdings oft auch als Scheinargument genutzt werden, um eben Transparenz zu verhindern. Wo ich dann, da sehen wir jetzt BER-Untersuchungsausschuss, da wollen wir Piraten momentan möglichst viel offenlegen und öffentlich machen und dann heißt es bei jeder zweiten Information, auch das ist aber vertraulich, das kann man jetzt nicht ins Internet stellen. Und das darf jetzt aber nicht raus. Und wenn es dann aber geleakt ist, dann ist es doch nicht so schlimm, außer wenn es irgendwie persönliche Daten und Telefonnummern sind. Und die dritte Dimension, um das abzurunden, ist die Begriffsdimension. Die ist auch ganz wichtig. Es bringt mir nichts, wenn ich eine eine Sitzung komplett online stelle, sofort, und dann sprechen die alle Klingonisch und ich kann das nicht. Oder die drücken sich alle total hochtrabend aus und ein einfacher Bürger versteht es nicht, weil das nur noch von Fachbegriffen bindet. Das heißt, das ist jetzt der Aspekt, wo es darum geht, das Aufbereiten, das verständlich machen, entweder indem ich mich direkt während des Prozesses schon verständlich ausdrücke oder indem ich eben die Daten so aufbereite, aufschlüssele, protokolliere, verdichte, dass ich schnell mit vertretbarem Aufwand die Informationen finde, die ich eigentlich haben möchte. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe in Transparenz. Das ist, glaube ich, auch das, was du angesprochen hast, dass es eben nicht einfach nur nützt, die Rohdaten irgendwo online zu stellen, sondern das Aufbereiten ist sehr, sehr wichtig. Das bedeutet, du würdest schon sagen, Rohdaten ja, sehr sinnvoll. Eine Live-Übertragung einer Fraktionssitzung 8 Stunden lang gibt ja die Sicherheit, dass nicht irgendwas rausgenommen wurde aus der Zusammenfassung, die dann vielleicht einen Tag später erstellt wird. Das bedeutet natürlich für den beteiligten Politiker würde das bedeuten, ich weiß, dass alle Daten ja aufgezeichnet sind, aber es geht jemand hin und filtert zum Beispiel eine Fraktionssitzung und sagt, das sind die Highlights. Der wird sich natürlich auch noch überlegen, dass er entscheidende Dinge dann besser nicht rauslassen sollte, auch wenn es der Wunsch von Einzelnen mal sein könnte. Ich muss jetzt einfach mal böse denken, sondern der wird ja sagen, hey, die Rohdaten sind vorhanden, die gucken sich wahrscheinlich eh nur 0,5% der Menschen an, derjenigen, die überhaupt interessiert sind daran. Aber die Zusammenfassung, die wird sicherlich von vielen gesehen. Das heißt, es wäre da schon beides wichtig. Siehst du das so? Ja, so im Groben. Also jede Fraktion macht es ein bisschen anders. Die einen schaffen es selber, das stärker aufzubereiten mit Protokollen und Queues in den Dateien, wo man dann zu den einzelnen Protokollpunkten springen kann. Die anderen verlassen sich mehr auf Schwarmintelligenz. Man kann ja, wenn Dinge online gestellt sind, kann ja auch die Crowd dann das Ganze indizieren und sagen, es reicht ja schon, wenn einer sich das anhört und dann sagt, oh, da ist was Spannendes oder da ist was Schlimmes passiert. Guckt euch mal genau das Video ab der Minute an. Also wer am Schluss diesen Prozess der Aufbereitung macht, das ist dann noch die zweite Frage. Aber sie ist natürlich wichtig, weil, wie du schon sagst, die Zeit und das Interesse, sich wirklich alles komplett 8 Stunden lang anzugucken, die haben natürlich die wenigsten. Ja, dann hast du gerade schon das Stichwort Fraktionen genannt. Da rutschen wir jetzt ja so hin. Als NRW-Basispirat interessiert mich natürlich auch genau das, was in den Fraktionen so geschieht. Und genau da gibt es ja die Reibungspunkte zwischen Basis und Fraktion, dass die Fraktionen sagen, ja, wir kommen jetzt im Alltag an und da geht Transparenz nicht immer. Wir möchten vielleicht auch mal eine strategische Entscheidung fällen und deswegen können wir das nicht öffentlich machen. Wie wäre deine Empfehlung an eine Fraktion, die so etwas vorbringt? Ja, Empfehlungen immer schwierig. Ich kann dir sagen, wie ich das persönlich versuchen würde, wenn ich selber Teil einer Fraktion wäre. Also es gibt da durchaus unterschiedliche Meinungen. Wir haben da auch beim Fraktionentreffen in Saarbrücken durchaus kontrovers drüber gesprochen. Die einen sagen, ja, wenn wir alles gleich öffentlich machen, dann kriegen wir halt keine vertraulichen Angebote. Oft im parlamentarischen Betrieb ist es halt so, dann kommt irgendein Abgeordneter und sagt, übrigens, so wie ich meine Fraktion einschätze, wenn ihr hier einen Schritt auf uns zukommt, dann können wir euch bei dem Vorhaben einen Schritt auf euch zugehen. Oder er sagt, übrigens, der und der Beschluss, der ist bei uns gerade am Kippen. Mir liegt was dran, dass der kippt. Baut doch jetzt mal bitte Ihr Druck auf. Also es ist ein bisschen so, wie wenn man auch mit Journalisten ja auch Hintergrundgespräche führt, wo man dann auch Vertraulichkeit vereinbart und sagt, ich spreche gerne mit Ihnen, aber ich möchte nicht zitiert werden. Und ich kann natürlich verstehen, dass man da das Gefühl erstmal hat, oh, da beraube ich mich von Möglichkeiten. Ich persönlich glaube aber aus so einer eher philosophischen Herangehensweise, und da bestärken mich in diesem Glauben einige Abgeordnete auch, dass man mittelfristig erfolgreicher ist, wenn man sich diese Wege nicht offen hält. Also im Landesverband Berlin haben wir jetzt zum Beispiel explizit beschlossen, dass alle E-Mails, der gesamte Verkehr, alle Planungen im Wahlkampf öffentlich stattfinden, dass es keine geheimen Strategiebesprechungen im Wahlkampf gibt. Also quasi der Mitbewerber im Wahlkampf zur Bundestagswahl kann all die strategisch geplanten Schritte mithören und entsprechend darauf reagieren, wenn er das möchte. Und wir waren der Meinung, dass das die Vorteile, die Nachteile aufwiegen. Also es hat natürlich Nachteile, wenn ich solche vertraulichen Angebote nicht mehr entgegennehmen kann. Wenn ich quasi meinem Gesprächspartner sofort sage, du wünschst dir Vertraulichkeit, die kann ich dir nicht garantieren. Aber mein Gott, im Zweifel kriege ich halt dann vielleicht ein anonymes E-Mail aus der anderen Fraktion mit der entsprechend wichtigen Botschaft. Also es werden sich vielleicht andere Wege finden, wie der Informant sich dann schützt vor dem Shitstorm in seiner eigenen Fraktion. Oder man kann offener verhandeln und kann sagen, übrigens, wir sind bereit, auf euch zuzugehen, wenn ihr uns ein gutes Gegenangebot macht. und kann damit auch diese parlamentarische Gepflogenheit, dass man eben da immer wieder über Themenfelder springen, verhandelt, vielleicht auch öffentlich machen und damit auch wieder mehr Interesse an politischen Prozessen wecken, weil das ja auch zur Nachvollziehbarkeit dazu gehört. Also ich persönlich gehöre der Fraktion an, die durchaus glaubt, dass der Verzicht auf solche Geheimnisfelder im parlamentarischen Strategiefeld durchaus mittelfristig mehr Vorteile als Nachteile bietet. Dann darf ich dir jetzt zum Beispiel mal entlocken, dass deine Empfehlung wäre, oder ich unterstelle dir das jetzt einfach mal, deine Empfehlung wäre, mein Gott, liebe Piraten, wir sind angetreten, Dinge anders zu tun. Jetzt tut sie einfach mal anders, probiert es einfach mal aus, denn das ist das, was der Wähler von uns schlussendlich erwartet, dass wir Dinge anders tun. Und lasst euch nicht von dem einfangen, was die üblichen Gepflogenheiten sind. Denn eine Fraktion, die bisher gesagt hat, wir haben da wir wollen da ein vertrauliches Gespräch haben, das war ja an der Tagesordnung und das wird jetzt auch von Piratenfraktionen erwartet, dass solche Absprachen funktionieren. Da würdest du aber sagen, Leute, macht's anders, verzichtet mal auf die Absprachen und versucht doch einfach mal, ob es da einen Weg gibt. Ja, also Empfehlung bin ich gerade in dem Bereich sehr vorsichtig, weil wenn ein Gremium wirklich in großer Mehrheit oder komplett diese Vertraulichkeit möchte, dann kann man es nicht zwingen. Es wird nämlich sonst im Zweifel in einen Graubereich ausweichen und wird dann halt eben sich im Flur treffen, sich zusammenstellen am Kaffeetisch. Oder wird dann eben, wenn eine Mailingliste öffentlich ist, dann eben die Mails an die 15 Adressen einzeln eingefügt schicken. Also wenn man jemand von außen quasi zwingt und nicht überzeugt, dann führt das schnell, sehr schnell zu Ausweichbewegungen. Also deswegen bin ich mit diesen Empfehlungen sehr vorsichtig, sondern ich versuche eher zu überzeugen. Was natürlich geht, ist, dass wenn, auch wenn es eine Minderheit im Gremium ist, wenn die sagt, wir wollen diese Öffentlichkeit, die können dann aus dem Gremium heraus Alarm schlagen und sagen, oh, jetzt kungelt aber hier der Rest. Und das passt uns nicht. Das ist natürlich auch wieder eine strategische Entscheidung. In dem Gremium ist ihnen das so wichtig, das kostet auch viel Kraft, dann gilt man als irgendwie Außenseiter. Der, gerade wenn es eine Minderheit ist, wenn es eine Mehrheit ist, ist ja eh kein Problem, dann gibt es Mehrheitsbeschlüsse, aber dann gilt man halt irgendwie als Außenseiter, der irgendwie die Strategie zerstört und der nicht teamfähig ist und die Mehrheit ist doch für eine geschlossene Sitzung. Warum will man denn jetzt das leaken? Warum will man hier Alarm schlagen, bloß weil einem das so wichtig ist? Und das kann natürlich auch zu harschen Konflikten führen, wenn das im Gremium nicht eine gute gemeinsame Lösung gibt dafür. Ja, dann lass uns doch mal zu einem Thema kommen, was wir uns fürs Ende aufgespart haben. Das ist alles eingeleitet worden durch Peer Steinbrück, den Kanzlerkandidaten oder jetzt offiziellen Kanzlerkandidaten der SPD. Peer Steinbrück windet sich seine Nebeneinkünfte offenzulegen und gleichzeitig gibt es eine Andrea Nahles, die jetzt hingeht und anfängt, die Offenlegung der Nebeneinkünfte und damit die Transparenz für die SPD zu entdecken. Wie sieht das denn mit den Nebeneinkünften grundsätzlich aus? Was sagst du dazu zum Thema Transparenz? Wie sollte man damit umgehen? Ja, erstmal eine Korrektur. Ich meine, also das wurde natürlich nicht angestoßen von Steinbrück, sondern das muss ganz klar, muss man ganz klar sagen, das geht aufs Konto der Piraten. Weil die Tatsache war zwar bekannt, dass Steinbrück eben sehr viele Vorträge, hochdotierte gehalten hat, anstatt sich im Parlament aufzuhalten und dass er da hohe Nebeneinkünfte hat. Das Ganze war aber eigentlich eher so unter dem Motto, der Steinbrück nimmt seine parlamentarische Arbeit nicht ernst. Und nicht so sehr unter dem Motto, oh, da könnte Beeinflussung sein. Wir wollen da mal genauer hingucken. Bisher hatte das der Öffentlichkeit immer genügt, dass das so insgesamt in der Gesamtsumme bekannt war und nicht im Einzelnen bekannt war, wo er jetzt exakt von welcher Lobbygruppe wie viel Geld bekommen hat. Und dass natürlich jetzt sich im Wahlkampf die Parteien auf dieses Thema so draufstürzen, das sehe ich ganz klar als ein Erfolg der Piratenpartei, weil das ist natürlich eine Reaktion darauf. Wenn sie das nicht gemacht hätten, hätten wir sie im Wahlkampf jetzt zerlegt mit dem Thema. Weil, also auch wenn, muss man ganz klar sagen, noch nicht alle Abgeordnete das im vollsten Umfang zeitnah öffentlich stellen. Die meisten Abgeordneten sind inzwischen schon so weit, dass sie ihre kompletten Nebeneinkünfte centgenau online stellen in den Fraktionen. Es gibt einzelne, das Gerücht ging um, dass sich einzelne Abgeordnete da weigern. Mein Kenntnisstand ist da ein anderer. Es gibt einfach manche Abgeordnete, da ist es entweder organisatorisch schwierig, weil man als Freiberufler zum Beispiel macht man normalerweise die Steuererklärung erst am Ende des Jahres. Man kann das eigentlich nur geschätzt erstmal veröffentlichen. Man weiß nicht genau, was kostenmäßig am Schluss rauskommt. Und das sind dann Bereiche, wo irgendwann der Datenschutz angeht. Man möchte jetzt nicht irgendwie die Roheinnahmen sofort veröffentlichen und dann wieder die Ausgaben, weil dann geht irgendwie die Debatte los, wofür hat er das denn jetzt wieder ausgegeben? Also da muss man dann gucken, eine grobe Schätzung zu veröffentlichen und möglichst schnell die Zahlen aktuell zu kriegen. Zentgenau, aber zentgenau hat man sie halt nicht sofort in dem Monat. Und das waren auch so Debatten bei uns in den Fraktionstreffen jetzt in Saarbrücken, soll man es halbjährlich veröffentlichen, soll man es jährlich veröffentlichen? Was ist der sinnvolle Zeitraum? Es ist ja auch ein organisatorischer Aufwand. Im parlamentarischen Ablauf ist es ja sehr, sehr viel weiter. Da reicht es ja irgendwie im Folgejahr. Ich weiß es nicht genau, wie die Regelung ist. Und manche Fraktionen sind ja noch nicht mal ein halbes Jahr jetzt gerade in der Arbeit. Insofern ist verständlich, dass diese Transparenzplattformen gerade erst aufgebaut werden. Ich bin aber sicher, im Gesamtvergleich schneiden wir Piraten da sehr, sehr gut ab mit dieser komplett freiwilligen Offenlegung von Nebeneinkünften, die ich glaube 90% der Abgeordneten mit Sicherheit jetzt schon machen. Ja, da kommen natürlich aber trotzdem ein paar Fragen auf. Die erste Frage wäre erstmal, wo ist denn das Problem, wenn es darum geht, dass man alles offenlegen möchte? Da sage ich gleich auch nochmal was zu und da kommen, habe ich nämlich noch Fragen zu stellen, wo es sicherlich eigentlich sehr fragwürdig ist. Aber erstmal sage ich mal, wenn man als Abgeordneter sagt, ich möchte gerne alles offenlegen, als Angestellter mit einem Nebenjob, sage ich mal, ist es relativ simpel. Als Unternehmer sieht es ein bisschen anders aus, so wie du es gerade gesagt hast. Da ist ein Jahresabschluss erforderlich, wird immer gesagt. Das verstehe ich aber an der Stelle nicht ganz. Jeder Unternehmer oder ich sage mal fast jeder setzt einen Steuerberater ein. Es gibt eine betriebswirtschaftliche Auswertung, die gibt es monatlich oder quartalsweise. Die Leute müssen in der Regel eine Umsatzsteuervoranmeldung machen. Dafür muss man schon mal zumindest sich damit beschäftigt haben, wie viel Geld habe ich eingenommen und wie viel Geld habe ich ausgegeben. Das ist noch nicht die schlussendliche Bilanz, das ist klar, aber das weiß nun mal auch für ein Unternehmen ist sehr wichtig zu wissen, wie stehe ich in meinem Laden und dementsprechend ist er ja auf solche Zahlen ohnehin angewiesen. Es geht ja nur um den schlussendlichen Jahresabschluss, der dann durchaus ein Problem ist. Wie stehst du dazu? Ja, also in den Dimensionen, die du jetzt gerade zeichnest, wo man bilanzpflichtig ist, da stimmt das natürlich. Aber unsere Abgeordneten kommen ja klassisch auch aus den verschiedensten Bereichen. Bei uns ist ja nicht so wie in anderen Parteien, dass wir 80% Juristen und Politikwissenschaftler haben und dann irgendwie gut laufende Selbstständige oder Unternehmer, sondern da ist ein Hobbyimker dabei, der irgendwie seine 20 Gläser Honig im Monat vertreibt und der ist ja gar nicht bilanzpflichtig. Der macht eine Gewinn- und Verlustrechnung und der bringt seine, also bei mir ist das ja auch nicht anders als freiberuflicher Künstler. Ich bringe meine Zettel einmal im Jahr oder so zur Fachkraft, die das Ganze dann in eine Gewinn- und Verlustrechnung abarbeitet. Und ich kann natürlich meinen Zyklus dann umstellen, weil ich sage, jetzt muss ich Transparenz herstellen, da habe ich eine Pflicht, jetzt bringe ich das vierteljährlich oder monatlich. Aber das sind Umstellungsprozesse. Und in dem Moment, wo die politische Dimension des Ganzen bewusst ist, dann kann man das natürlich auch machen, wo man sagt, okay, da muss ich jetzt einfach ein bisschen sauberer sein, als ich das bisher nötig hatte für die Steuer, weil die Bürger wollen das wissen. Aber ich glaube, das muss ich ein bisschen einrufen. Und ab dem zweiten Jahr in Berlin kommen wir jetzt gerade ins zweite Jahr, da haben jetzt 14 von 15 Abgeordneten ihre Einkünfte offengelegt, sehr zeitnah. Und in den anderen Fraktionen, wie gesagt, da sind wir noch im ersten Jahr. Da prasselt so viel auf die Abgeordneten ein, da fände ich es jetzt ein bisschen doppelmoralisch, wo andere Parteien das noch kaum hinkriegen, irgendwie zu sagen, also da haben jetzt einer von 15 oder zwei von 20 das noch nicht offengelegt, die Piraten sind irgendwie ganz schlecht und ganz mies. Sondern ich glaube, da müssen wir einfach ein bisschen Geduld haben mit dem einen oder anderen, der vielleicht seine Abläufe noch umstellen muss. Jetzt gibt es ja noch zwei Dinge, die ich ansprechen möchte. Einmal eben Einschränkungen für Offenlegung und das zweite wäre, gut, machen wir erstmal die Einschränkungen. Wenn ich anfange und sage, pass mal auf, unter gewissen Vorstellungen, unter gewissen Voraussetzungen brauchst du, lieber Abgeordneter, nicht offenlegen. Es gibt Grenzen für Beträge, die nicht offengelegt werden müssen. Dann gibt es ja einige, die sagen, dann liegt ja die Gefahr, ist die Gefahr ja groß, dass ich genau an der Stelle schon sehr leicht manipulieren kann, indem ich sage, die Rechnung, die ich schreibe, die teile ich ein bisschen auf, damit sie unter den Betrag X fällt und damit ich es nicht veröffentlichen muss. Was hättest du denn da für einen Lösungsvorschlag? Gar nicht, gar keine Beschränkung. Ja, das ist ja genau das Problem. Von dem, was heute wurde ja das Gesetz beschlossen im Bundestag von Schwarz-Gelb, mit einem feineren Stufenmodell als bisher, was schon ein Schritt in die richtige Richtung ist. Da ist die erste Stufe beginnt, glaube ich, bei 1.000 Euro und dann geht es hoch bis 57.000 Euro. Wenn solche Stufenmodelle irgendwie praktikabel sind, dann müssen die natürlich pro Zeitraum sein und nicht pro Auftrag, weil sonst genau diese Zerstückelungsmethodik passieren kann. Aber eine wirkliche Transparenz habe ich erst, wenn ich es einzeln aufführe, pro Auftrag. Und waren wir uns auch weitestgehend sehr einig in Saarbrücken beim Fraktionentreffen, dass es uns wichtig war, sehr genau offen zu legen, einzeln dokumentiert offen zu legen und nicht durch irgendwie irgendein Stufenmodell, ein Rundungsmodell, irgendein Zusammenfassungsmodell wieder eine Verschleierung herzustellen. Wer als Abgeordneter so im öffentlichen Leben steht und für Menschen Entscheidungen trifft, der muss sich dann auch dieser Verantwortung stellen, dieser Offenheit und muss auch bereit sein, die Quellen seiner Einkünfte offen zu legen. Da habe ich eine ganz klare Position und die teilen nahezu alle Piraten auch. Ja, jetzt kommen wir noch zu der zweiten Variante, die ich für problematisch halte. Wo der Lösungsweg einfach schwierig ist. Problematisch ist die Situation an sich nicht. Habe ich als Abgeordneter noch zum Beispiel ein oder mehrere GmbHs, dann ist die Sachlage auch recht simpel. Die Bilanz muss eh über den E-Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Da kann eh jeder reingucken, was die GmbH macht. Die persönlichen Einkünfte sind über den Lohnstreifen und Tantiemen auch geklärt. Das ist relativ einfach. Jetzt kommen wir aber eben in den Bereich, wo zum Beispiel wo wir von einer GbR sprechen. Das ist es ja automatisch, sobald nicht einer sich alleine selbstständig macht als Einzelfirma, sondern noch einen Partner dazu holt oder auch zwei, drei. Dann einmal die Frage, was ist denn mit den Namen und Auftraggebern, Eingangsrechnungen, Lieferanten, Preisen, die dann auf einmal alle veröffentlicht werden sollen, zum einen. Und da leiden ja dann andere Leute unter der Veröffentlichung mit, die normalerweise gar nicht veröffentlichen würden. Und das ist eine Frage natürlich nach dem Patentrezept, was man eigentlich erwarten kann. Aber hast du eine Idee, wie man das angehen könnte? Ja, also das sind natürlich jetzt Grenzbereiche, da haben wir uns auch in Saarbrücken drüber diskutiert. Also unbeteiligte Dritte, die jetzt nicht in einer gemeinsamen Haushaltsgemeinschaft sind, mit einer gemeinsamen Kasse, die müssen natürlich schon auch geschützt werden. Wir stehen ja auch für Datenschutz. Und wie man dann solche Grenzfälle löst, wo man natürlich prima als Verschleierungskonstrukte dann solche GDRs führen könnte. Und wo man da die Werteabwägung macht, das ist, glaube ich, dann eine spannende Detailfrage in dem Ganzen. Meine Gewinne aus der GDR, die muss ich natürlich offenlegen. Und natürlich wäre es dann in zweiter Linie interessant, herauszufinden, wo kommen die Gewinne her, von welchen Auftraggebern. Ob man dann so weit gehen müsste zu sagen, wenn du da deine Finger drin hast, dann muss das alles offengelegt werden. Und ab welcher Beteiligungshöhe muss das alles offengelegt werden? Da bin ich persönlich in dem Thema nicht Experte genug, um dir jetzt hier eine gute, klare Linie mir so ad hoc geben zu können. Damit hast du mir auch schon eine Vorlage gegeben. Ich glaube, man darf den Piraten dankbar sein dafür, dass sie sich damit so eingehend beschäftigen. Denn genau das tun ja eben oder haben die etablierten Parteien in den vergangenen Jahrzehnten eben genau nicht getan. Aber von den Piraten werden jetzt auf solche Fragen sofort die Antworten erwartet, wie das gelöst werden kann. Dabei verstehe ich das doch richtig, dass du sagen würdest, ja, wir stoßen diese Themen an, wir regen an, dass man sich dazu beschäftigt und wir regen auch eine Beteiligung anderer Parteien an, wie man solche Probleme lösen kann. Ja, ganz genau. Und das ist ja eine wichtige Aufgabe von uns Piraten, diese Debatten anzustoßen. Noch gelingt es uns nicht, dann Meinungsführerschaft in diesen Debatten zu entwickeln. Das wäre schön, wenn wir es logistisch und personell hinkriegen würden. Ich glaube, das liegt aber nicht nur daran, dass wir irgendwie vielleicht nicht schnell genug auf die Pötte kommen und alle noch das ehrenamtlich machen, sondern es liegt schon auch daran, dass wir momentan auch eben noch gesellschaftlich noch zwar nicht mehr eine Randbedeutung haben, aber natürlich noch nicht die Bedeutung haben, wie jetzt die CDU oder die SPD. Und deswegen die Meinungsführerschaft in dem Moment, wo die anderen sich mit so einer Vehemenz auf das Thema stürzen, uns schon auch leicht interessieren wird. Also das können uns vielleicht mal in absoluten Kernthemen wie Netzfreiheit als Politik gelingen, dass wir da für einen Moment die Meinungsführerschaft übernehmen. Aber in so einem Bereich Transparenz, der so ein Kernbereich der Demokratie ist, wenn die anderen ihn dann nicht mehr verschlafen, was ja bisher immer passiert ist, aber die anderen Parteien werden wacher. Sie haben ja diese Transparenzdebatte jetzt durchaus nicht verschlafen. Dann müssen wir froh sein, wenn wir dazu einfach regelmäßig kommentieren können, was die anderen machen, solange wir nicht im Bundestag sind, wo ja gerade das Thema abgeht. Und müssen gucken, dass wir weiterhin darauf hinweisen, dass diese Debatte in dieser Intensität und in dieser auch Geschwindigkeit, dass sie sich die anderen bewegen, nicht geführt werden würde, wenn wir nicht da wären, die quasi da den Stachel ins Fleisch setzen und ansonsten ja in die Lücke springen würden, wenn die anderen sie nicht wählen. Johannes, ich würde sagen, ich danke dir für das umfassende Gespräch zum Thema Transparenz und wir sollten das in den nächsten Wochen und vor allem auf den Wahlkampf zugehend im Auge behalten und bedanke mich erstmal bei dir. Ja, vielen herzlichen Dank und danke, dass du das immer wieder machst mit dem Thema. Danke, Johannes, einen schönen Abend, bis dann, tschüss. Intro und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.